Hallo, herzlich willkommen. Der Unternehmer als Künstler, der ich auch ein wenig selbst bin, was wir gleich sehen werden. Aber ich habe mir darüber seit vielen Jahren jetzt Gedanken gemacht, was ist der Entrepreneur? Und ich bin bei Beuys fündig geworden und ich bin bei Beuys, habe ich die Nähe von zwischen Beuys und Günter Faltin entdeckt und bin der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen und darüber möchte ich kurz etwas sagen. Einer der bekanntesten Sätze von Beuys und zugleich sein missverstandenster Satz ist, jeder Mensch ist ein Künstler. Ich habe in vielen Diskussionen immer wieder die Gegenargumente gehört, das ist doch nicht wahr. Nicht jeder kann Bilder malen, Skulpturen anfertigen, Theater spielen und musizieren. Das stimmt auch, das kann auch nicht jeder. Das hat Beuys aber auch nicht gemeint. Beuys hat gemeint, jeder Mensch ist schöpferisch tätig und das Erste, was er kreiert, ist sein eigenes Leben. Mehr oder weniger kreativ, mehr oder weniger schöpferisch. Aber in diesem Sinne ist jeder Mensch ein Künstler, egal was, welche Profession er später ergreift und was er macht. Beuys hat einen zweiten Gedanken, den ich in dem Zusammenhang sehr spannend finde, einen zweiten Begriff, nämlich den Begriff der sozialen Skulptur. Beuys sagte, wenn Menschen zielgerichtet zusammenkommen, egal was sie tun, Gesangsverein, Fußballverein, ein Unternehmen, also immer ein Entrepreneurship Summit, dann entsteht sowas wie eine soziale Skulptur, bei der wir schöpferisch tätig sind. Die Frage, was wir Entrepreneure machen wollen, da komme ich dann auch noch drauf. Wir wollen also mit unternehmerischen Ideen Impulse geben. Wir wollen, mal ganz einfach gesagt, die Welt verändern, verbessern, schöner machen, wenn es uns dann gelingt. Damit sind wir nicht die Ersten. Es gibt Menschen schon im 19. Jahrhundert, die sich ähnlich Gedanken gemacht haben, Künstler, Kunsthandwerker. Es entstand die sogenannte Arts- und Kraftsbewegung. Ein Mentor, ein Vordenker dieser Bewegung war John Ruskin. Sehr spannende Persönlichkeit, weil der hat zu Beginn der Industrialisierung schon Dinge als Visionär vorausgesehen, die heute eintreffen. Zum Beispiel hat er über die Kommunikation, und zwar bei der Erfindung des Telefons, gesagt, so ist es, dass wir nun von einem Ort zum anderen sprechen können, so ist es freilich gut und schön. Doch stelle dir vor, du hättest im Grunde nichts zu sagen. Und wenn wir heute die ganzen Kanäle angucken, auf denen wir was sagen können, müssen wir uns natürlich fragen, was haben wir zu sagen, was wollen wir mitteilen? Diese Arts- und Kraftsbewegung hatte damals schon einen sozialen Anspruch. Sie waren also mit dem beginnenden Kapitalismus, also den sahen sie kritisch und sie hatten den Gedanken verfolgt, solange Menschen ihre Grundbedürfnisse noch nicht befriedigt haben, ist es nicht in Ordnung, überflüssige Dinge zu produzieren. Ein sehr bekannter Kopf auch der Arts- und Kraftsbewegung war William Morris und der hat gesagt, unser Thema ist die Gesamtheit der Kunst, mittels derer Menschen zu allen Zeiten versucht haben, die Dinge des täglichen Lebens zu verschönern. Ein Mitstreiter, Charles Robert Ashby, sagte, durch ihren Kontakt mit den Realitäten des Lebens gewinnt die Arts- und Kraftsbewegung allerhöchste ethische Bedeutung. Sie berührt Hersteller und Verbraucher gleichermaßen und so berührt sie jeden von uns. Sie bringt jene Seele, jenen Erfindergeist in die moderne Industrie, die unserer Zivilisation so sehr fehlt, also ich sage Ende des 19. Jahrhunderts. Sie erinnert uns daran, dass erfundene Dinge wahre Dinge sind. Also diese Gedanken mit schöpferischer Tätigkeit etwas zu verändern, sind nicht ganz neu. Die Arts- und Kraftsbewegung hat sich weiterentwickelt. Sie kam nach Deutschland und zwar in einen Bereich, den alle von uns kennen, Bauhaus. 1907 hat Hermann Muthesius die Kunstgewerbeschule Berlin mit der Großherzigen Hochschule für Bildende Kunst vereint zum Bauhaus. Und Bauhaus wollte auch eine sozialere, eine bessere Welt schaffen. Und all diese Ansätze stießen auf ein Problem. Die Industrialisierung ging erst langsam voran. Der sogenannte Kapitalismus, der entwickelte sich erst langsam und alle Dinge, die dort produziert wurden, die sehr schön waren, waren mit viel aufwendiger Handarbeit herzustellen. Das heißt, sie waren teuer. für den größten Teil der Bevölkerung war es nicht möglich, diese Dinge überhaupt zu besitzen, zu nutzen. Es ging nicht. Erst mit der Entstehung der Massenproduktion, der industriellen Produktion, ist es gelungen, solche designten Geschichten, solche Ideen auch für ein breites Publikum möglich zu machen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, der Kunstbegriff hat sich ja immer verändert, hat sich erweitert über, wenn wir in die Vergangenheit gucken, Künstler, die etwas Neues entwickelt haben, also die klassische, heute sogenannte klassische Moderne, war, als sie aufkam, ja höchst umstritten, bis hin, dass sie als entartete Kunst diffamiert wurde. Künstler, die dort tätig waren, haben am Anfang, wurden abgelehnt, haben kein Geld damit verdient, bis auf wenige Ausnahmen. Was hat sie aber ausgezeichnet, diese Künstler? Und was verbindet sie mit den Entrepreneuren? Es gibt auf der Welt immer auch sowas wie Bewusstseinsevolution. Unser aller Bewusstsein verändert sich. Es ist nicht mehr das gleiche wie vor 100 Jahren. Es kam Emanzipation dazu, viele andere Dinge. Und es waren immer auch die Künstler, die ein Gespür dafür hatten, wie die Welt sich ändern könnte. Sie haben neue Formen kreiert, neue Möglichkeiten der Kunst für sich erschlossen. Machen das auch die Entrepreneure, habe ich mich gefragt. Ja, ich finde, die Entrepreneure machen das auch. Der Entrepreneur guckt, wie ist die Entwicklung? Was haut nicht hin? Wo bin ich unzufrieden? Was kann ich verbessern? Und so entstehen durch schöpferische Energie sozusagen neue Lösungsansätze. Da sind wir jetzt bei Beuys, weil Beuys Kernaussage war, das Schöpferische ist für mich das Künstlerische. Und deswegen auch, wir machen ja nachher noch einen Workshop, nachdem Sven den zweiten Part gemacht hat, machen wir dazu noch eine kleine Impulsgruppe hier im Audimax. Die Frage ist nämlich, nicht der Künstler, der irgendwas macht, ist der Entrepreneur, sondern das Schöpferische ist der zentrale Bestandteil bei jedem Entrepreneur, der irgendeine Idee kreiert, der sie umsetzt. Und Beuys sagte dann eben in diesem Sinne, Kunst ist Kapital, also das Schöpferische ist das Kapital. Und viele haben ja das Buch gelesen von Günter Faltin, Kopf schlägt Kapital. Und hier ist Günter Faltin ganz dicht bei Beuys und er geht noch darüber hinaus, weil der Entrepreneur im Gegensatz zu vielen Künstlern schafft sich immer auch seine ökonomische Plattform selbst. Das heißt, er schafft sich eine persönliche Freiheit, eine Unabhängigkeit. Und ich nenne das Abenteuerfreiheit, Plädoyer für ein selbstbestimmtes Leben. In diesem Sinne, im Sinne der sozialen Skulptur, sind alle Unternehmen, die wir kennen, also im Beuys'schen Sinne der sozialen Skulptur, auch soziale Skulpturen. Und wenn wir jetzt durch die Galerie dieser Skulpturen gehen, also wenn wir dieses Gebäude verlassen, wenn wir durch Berlin laufen und wir sehen Geschäfte, Unternehmen, Vereine und so weiter, dann können wir uns fragen, ist das spannend? Ist das zukunftsweisend? Sind da schöpferische Impulse, tolle Ideen? Mal ja, mal nein. Es gibt auch ganz öde Galerien, ganz lange Strecken, wo es nicht richtig spannend ist. Was können wir tun? Was macht der Entrepreneur-Künstler, was macht ihn aus? Er möchte etwas unternehmen. Ich habe über das Wort nachgedacht, was bedeutet Unternehmen? Was ist eine Unternehmung? Also wir unternehmen was. Wir gehen heute Abend zusammen essen, dann unternehmen wir was. Wir können noch eine größere Unternehmung starten. Wir gehen auf Weltreise zum Beispiel, eine größere Unternehmung. Das Wort Unternehmen hat einen anderen Kontext. Bei Unternehmen denken einige, naja, die Unternehmer, die reichen Säcke da, die Kapitalisten, die gefallen uns nicht. Oder die anderen denken auch Unternehmer, selbstständig heißt selbst und ständig. Das ist ja auch ein Satz, der immer genannt wird. Will ich das machen? Macht mir das Spaß? Aber wenn wir etwas unternehmen, wenn wir uns fragen, wollen wir nicht etwas tun, was alles verbindet? Wir entdecken, wir reisen, wir sind kreativ, wir sind nachhaltig, wir gestalten, wir geben Impulse und wir verdienen noch Geld damit. Das kann der Entrepreneur leisten, habe ich gedacht und habe mich damit auch lange ja theoretisch beschäftigt. Die Frage ist, stimmt das eigentlich? Ist das so? In der Praxis? Theoretisch war mir das klar. Theoretisch habe ich öfter schon gestanden, Vorträge darüber gehalten. Aber in der Praxis war das so. Ich habe dann für die Teekampagne gearbeitet, habe gedacht, dem musst du auf den Grund gehen. Du musst selber was probieren und nachschauen, stimmt das? Ist das so, wie du es in der Theorie immer verbreitest, gelesen hast? Dann habe ich mir überlegt, Teekampagne, okay, Tee, Jahresvorrat, kannte ich alles, habe ich lange mit befördert. Was machst du denn? Gibt es dann noch ein anderes Produkt, das ähnlich gehandelt wird, was nur einmal im Jahr produziert wird, was man als Jahresvorrat sozusagen sich zu Hause hinstellen kann? Also gibt es Parallelen. Und wie immer oder wie oft, es ist ja die Unzufriedenheit, die einen antreibt. Mir flatterte dann noch ein Artikel ins Haus. Das stand in diesem Artikel, der wurde von der EU publiziert. Es gibt im gesamten Agrarbereich kein Produkt, das mehr gefälscht, verfälscht, gepanscht, falsch deklariert wird, wie Olivenöl. Da hat sich übrigens bis heute nicht so ganz viel dran geändert. Das ist schon eine ganze Weile her, fast 20 Jahre her. Da habe ich mir gesagt, das ist doch eine tolle Sache. Das ist doch ein Produkt, dem könnte ich mal auf den Grund gehen. Ich hatte übrigens keine Ahnung davon. Ich hatte von diesem Produkt erstmal keine Ahnung. Ich habe mich dann da reingedacht, reingearbeitet. Und ja, könnte ich jetzt viel darüber erzählen. Das machen wir noch ein bisschen in der Impulsgruppe. Aber ich habe Ihnen einen kleinen Film mitgebracht, den wir jetzt kurz zeigen wollen. Alles, was Sie jetzt sehen, es dauert 2 Minuten, alles, was Sie jetzt sehen, ist über das Olivenöl, über meine Arbeit mit dem Öl entstanden. Also alle Bilder, die Sie jetzt gleich sehen werden. Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. O vicina 99, curro, curro, vaglio, curro, curro, vaglio, io, io, io, curro, curro, vaglio. Odio e pure l'amore, si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, io, allora chi sto momento e tu le ha supera. Cado piaccio dalla mia in un momento d'occupa. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io, io. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io, io. Curro, curro, guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io. Si può vivere una vita intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco ro padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità. So, Moment. Muss das mal ausgehen hier wieder. So. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das damals so vorgestellt hatte. Aber das alles ist darüber entstanden in den Jahren. Ein kleiner Ausschnitt. Und kann man das lernen? Kann man schöpferisch tätig sein lernen? Also man kann sich inspirieren lassen. Und der Summit ist sicherlich eine Veranstaltung, wo man sich inspirieren lassen kann. Kann man es lernen? Kann man es an der Wirtschaftsakademie lernen? Die leider schon verstorbene Anita Rottig hat dazu in ihrem Buch Body and Mind Folgendes gesagt: Wissen ist nicht das Geheimnis, Geld auch nicht. Was man braucht, ist Optimismus, Menschlichkeit, Begeisterungsfähigkeit, Intuition, Neugier, Liebe, Humor, einen Sinn für Freude, Magie, Spaß und eine Prise von dem Zaubermittel Euphorie. Keines von diesen Dingen steht auf dem Lehrplan der Wirtschaftsakademien. Und das kann ich nur bestätigen. Günter Faltins Ansatz mit den Entrepreneuren, und ich denke auch, die Frage, ist das ein erweiterter Kunstbegriff, wird sich die Gesellschaft dahin entwickeln? Ich finde ihn revolutionär. Der geht auch weit über Beuys hinaus. Es ist wirklich eine Revolution, eine von unten. Wenn ich sozusagen als Entrepreneur mit besseren, mit anderen Produkten, mit anderen Dienstleistungen einfach Input in die Welt gebe, dann ist es wahrhaft demokratisch, weil der Kunde stimmt direkt sofort ab. Ich kreiere die Idee, wie Sie das jetzt hier vielleicht machen. Sie gehen damit in den Markt und der Kunde entscheidet, gefällt mir nicht. Ich folge nicht. Das geht ganz schnell. Diese Revolution ist völlig unblutig. Man kann sie einfach sofort beginnen und sie hat das Potenzial zum Erfolg. Und ich stelle mir vor, die Vision, Tausende, Zehntausende von schöpferisch tätigen Menschen, Entrepreneuren, reagieren auf Dinge, die ihnen nicht gefallen, mit einer besseren Idee. Tolle Geschichte. Jetzt haben wir schon einiges gehört gestern. Wirtschaftsmodelle. Wo geht die Reise hin in der Gesellschaft? Da komme ich nochmal auf John Ruskin. Das hat auch er schon erkannt und formuliert. Er hat nämlich gesagt, der Irrglaube der Ökonomen ist, dass ein Produkt, das sich gut verkauft, bereits ein gutes Produkt ist. Das denken die Ökonomen, das Wachstum, ich kann das gut verkaufen und so weiter. Ruskin sagt, das ist falsch, seiner Meinung nach. Nur ein Produkt, das die Welt erhält, erweitert und schöner macht, ist letztendlich ein gutes Produkt. Sein Credo war, nur Leben ist Reichtum. Und ich denke, ich wünsche mir viel mehr Entrepreneur-Künstler, mehr schöpferische, tätige Menschen, die genau das tun und von denen im Ruskinschen Sinne wir irgendwann eines Tages sagen werden, ihre Tätigkeit war Kunst und ihre Spur ist Schönheit. Nach der nächsten Keynote von Sven Ripsas machen wir hier am gleichen Ort eine Impulsgruppe zu dem Thema. Da werden wir noch näher auf das eine oder andere eingehen. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit.